Die Kanzlerin baut den Gedanken an die für sie fällige Wiedergeburt der Gebetspraxis bei den Christen in Deutschland noch einen Monat später, am 22. Oktober, auf einem Sonderparteitag der CDU Mecklenburg-Vorpommern aus. Hier mahnt sie eine Besinnung auf alte christliche Werte an. Merkel fragt, wie viele Weihnachtslieder denn in den Kreisverbänden der CDU gesungen würden, wie viele denn Weihnachtslieder überhaupt noch kennen würden. Die CDU sei die Partei mit dem C im Namen. Sie setzt gegen den Islam das C in CDU, um damit auch zur Konkurrenz mit AfD und Pegida aufzurufen, denen man die Praktizierung des Weihnachtsliedes, so impliziert Frau Merkel mit ihren Worten, nicht allein überlassen dürfe. Mir fällt hierzu ein Ereignis aus den 70er Jahren ein. Ich las damals irgendwann eine Nachricht in der örtlichen Zeitung, der zu entnehmen war, dass die damalige städtische Drogenszene in Rheinland-Pfalz gesättigt wäre und die Drogendealer das Ländliche für sich entdeckt hätten. Der Pfälzer Wald war also bedroht. Des Weiteren war zu lesen, dass Teile der dortigen Bevölkerung in die Kirche geströmt wären, um Gebete gegen die drohende Drogenflut anzustimmen. Nun könnte eingewandt werden, ich wolle die Drogendealer von damals mit den Islamisten von heute gleichsetzen. Zuerst einmal geht es mir um die Menschen, denen die Kanzlerin das Händefalten als Mittel gegen die Angst empfiehlt. Damit geht es aber um Glaubenspolitik, weniger um Glauben selbst. Womit allerdings das Beispiel mit den Drogendealern heranzuziehen sei, denken wir an die städtische Salafisten-Szene, deren Protagonisten die Passanten mit einer Ausgabe des Koran beglücken wollen. Wie bei der Kanzlerin wird hier zur religiösen Lektüre aufgerufen. In Krisenzeiten, so wissen wir, sind es spezielle religiöse Deutungsangebote, die den Menschen ihre Angst vor als Bedrohung empfundenen Erscheinungen vermeintlichen Umschwungs nehmen sollen. Gleichermaßen sind sie Ausdruck real existierenden Elends. Sie sind so ein berühmter Satz von Marx, das Opium des Volkes. Eigentümlich tauscht Lenin später Possessivpronomen gegen Präposition aus. Die Religion als Opium des Volkes wird zur Religion als Opium fürs Volk, womit wir wieder bei der Kanzlerin in Personalunion aus ehemaliger DDR-Bürgerin und Pfarrerstochter wären. Sie reicht den Angstbürgern die Hand zum Bibelstudium und mahnt die CDU-Kreisverbände zum sinnlichen Gesang. Dieser Vorgang ist insoweit auch bemerkenswert, als Merkel expressis verbis als Kanzlerin spricht. Der Kirchgang aber, und dies ist zivilgesellschaftlich gesehen, als Errungenschaft zu begreifen, als privater Akt zu würdigen wäre. Die Politik mit den Geflüchteten, dem Islamismus und der damit verbundenen Verbandspolitik hingegen eine öffentliche Angelegenheit. Zugespitzt gesehen, dadurch, dass wir die Bibel, den Koran in unserer säkularisierten Welt als literarisches Erzeugnis begreifen, können wir uns diese Bücher in einem Regal neben solchen wie dem Roman über Josephine Mutzenbacher, der berühmten Wiener Dirne, vorstellen. Über diese Form von Kategorisierung müsste uns die entsprechende Protagonistin Auskunft geben, was aber hier nicht zur Diskussion steht. Generell aber ist das möglich. Es soll damit zum Ausdruck gebracht werden, dass Religion eben eine private Angelegenheit ist. Wenigstens geht das aus unserem Grundgesetz hervor. Die Religion findet darin ihre Entfaltungsmöglichkeit durch den Artikel 4 begründet. Gleichermaßen ihre Schranken durch den Artikel 5, der die Meinungsfreiheit garantiert, die auch gegen jegliche Religion gerichtet sein kann. Der in Hamburg lebende irakische Schriftsteller und ehemalige Regierungsberater des Irak, Diyar al-Shakirchi, sagt in seinem Beitrag auf der in Leipzig im März dieses Jahres stattgefundenen Tagung der Evangelischen Akademie zum Thema Islam und Islamismus zum Problem der Säkularisierung in der arabischen Welt, dass Religionsneutralität bzw. Entreligionisierung und speziell Entislamisierung des Staates die unverzichtbaren Voraussetzungen des Vorantreibens des Demokratisierungsprozesses in diesem Teil der Welt darstellen. Ziel müsse ein sich heraushalten des Islams aus der Politik und womöglich aus dem öffentlichen Leben sein, was die Allgemeinheit angeht. Säkularismus ist nicht mit Atheismus oder Unglaube gleichzusetzen. Jedoch verteidigt der Säkularismus die Religionsfreiheit. In der islamischen Welt herrscht die irrige Auffassung vor, Religiosität und Islamismus seien identisch. Für Al-Sakeshi ist, Zitat, selbst ein konservativer und nicht politisiert religiöser Mensch, Muslim, in den meisten Fällen, auch wenn ihm das nicht bewusst ist, bis zu einem gewissen Grad ein Islamist. Der Islam hat nämlich eine Unmenge von so geglaubten Gottesbestimmungen, die fast alle Lebensbereiche umfassen. Das heißt konsequenterweise, dass diese religiösen Rechtsbestimmungen auch Politik und Staat mit einschließen. Zitat Ende. Halten wir an dieser Stelle fest. Das Problem mit den Geflüchteten und dem damit zu verbindenden Islam als eigentlich öffentliches Problem macht die Kanzlerin zu einem privaten Problem und bietet als dessen Lösung Kirchgang und Gebet respektive Gesang an. Bei dieser Offerte fällt auf, dass verschiedene durch das Grundgesetz differenzierte autonome Sphären ineinander fließen. Das können wir schon anhand der Aussage der Kanzlerin selbst beobachten, wenn sie den Kreisverbänden das Weihnachtslied empfiehlt. Die Tragweite dieses Vorhabens ist enorm. Bedenken wir, dass nicht jedes CDU-Mitglied dermaßen christlich beseelt sein muss, dass er bibelfest ist und die Tannennadeln besingt. Dies ist deswegen so, da die Religion eine autonome Sphäre beansprucht, die mit der öffentlichen einer Partei nicht koinzidieren muss und gar nicht darf. Das Parteimitglied kann zwar voller Inbrunst seine Arbeit mit dem C verbinden, es gibt aber Parteimitglieder, die dies nicht machen, weil sie mit dem Kirchgang etc. nichts verbinden. Mit der Partei aber werde, die vielleicht aufs Christentum zurückgehen, mögen, aber überwunden zu sein scheinen, dessen Ertrag in den Parteiinhalten als aufgehoben gilt. Es gibt Parteimitglieder, die nicht in die Kirche sind, da sie andere Konfession sind, aus dem Ausland kommen etc. Vor allen Dingen fällt die Kategorie der Atheisten aus dem Dialogkonzept der Kanzlerin vollkommen raus. Das ist insoweit von Bedeutung, als speziell der Atheismus die grundgesetzlich garantierte Freiheit des Glaubens, was auch den Nichtglauben an das Religiöse beinhaltet, ein nicht zu unterschätzendes Erbe der Aufklärung unserer Säkularisierung ist. Religionsfreiheit bedeutet nicht nur die Garantie auf religiöse Autonomie, die Freiheit der Religion, sondern auch und insbesondere die Freiheit von der Religion, sprich die Freiheit vom Religiösen. Thank you. zugespitzt formuliert, spricht sich die Kanzlerin als Antwort auf die islamische Herausforderung für mehr Kirche aus. Hier lohnt ein Blick auf den Nahen Osten sowie das nördliche Afrika. Die Orientchristen haben mehr Kirche als wir, trotzdem werden sie vom Islam verfolgt. Das Augenmerk wird hierzulande viel zu sehr auf den Islam für sich gelegt. Das kann schon bei der Zuschreibung nachvollzogen werden, die neuerdings bemüht wird. Es wird von Südländern gesprochen, um alle betroffenen Muslime ihrer Religion und Herkunft nach zusammenzufassen. In verschiedenen Ländern haben sich verschiedene islamische Traditionen entwickelt, sodass es absurd erscheint, die Herkunft der Muslime zu ignorieren. Noch schwerer wiegt aber, diejenigen, die christlichen Glaubens sind und aus dem Süden kommen und nicht nur vor dem Krieg hierher geflohen sind, sondern weil sie auch von Islamisten verfolgt werden, durch diesen Begriff zu ignorieren. Aber auch in Deutschland sind sie islamistischen Attacken ausgesetzt, wie aus den Lagern, in denen Geflüchtete leben, berichtet wird. Wie in der Welt vom 20. Mai diesen Jahres zu lesen ist, berichtet das christliche Hilfswerk Open Doors von einer Studie, nach der, Zitat, 3 von 4 nicht-muslimischen Flüchtlingen wegen ihres Glaubens in Flüchtlingsheimen von Muslimen bedroht, geschlagen, sexuell belästigt oder beleidigt worden seien. Von dieser Schikane sind laut Open Doors bis zu 40.000 meist christliche Schutzsuchende in Deutschland betroffen. Zitat Ende. Nun könnte man sagen, na gut, dann trennen wir Christen von Muslimen. Hiergegen wendet sich aber der Vorsitzende des ZDK, Zentralrat der Katholiken, der die Folgen dieses Handelns als verheerend bezeichnet. Thomas Sternberg warnte vor einem verheerenden Signal, das damit verbunden wäre. Wenn man Flüchtlinge hierzulande nach Religion getrennt unterbrächte, würde man dem Eindruck Vorschub leisten, wir seien nicht fähig zur friedlichen Koexistenz. Man dürfe nicht den Irrglauben schüren, dass Christen und Muslime nicht gut zusammenleben könnten. Wie aber stellt er sich eine Problemlösung vor? Er definiert um, nicht sind es von Drangsale bedrohte Christen, sondern wie er sagt, Flüchtlinge, die sich bedroht fühlen, denen man die Möglichkeit eröffnen müsse, in einem für sie akzeptablen Umfeld unterzukommen. Verantwortlich hierfür seien dann Helfer und Politik vor Ort. Es sind also keine Christen, die von Muslimen bedroht sind, sondern Flüchtlinge, die sich bedroht fühlen und deren Gefühl man nachgehen müsse und ihnen ein anderes Umfeld bieten müsse, wo sie halt sich nicht mehr bedroht fühlen. Indem er Helfer und Politiker als Verantwortliche heranzieht, macht er die Sache der Religion zu einer solchen der Politik und der Administration. Genauso feinsinnig wie durchsichtig spielt er mit den Errungenschaften der Säkularisation, wenn er vom Problem zwischen dem Christentum und Islam umlenkt auf praktische Erfordernisse des hiesigen Zusammenlebens. Helfer und Politik sollen für die friedliche Koexistenz sorgen, für die unsere Gesellschaft einsteht. Wir möchten dem Kirchenmann keine Ignoranz unterstellen. Zu Recht mag er sich mit dem Gesagten auch auf Grundlagen des säkularen Staates Deutschlands berufen. Allerdings darf er wohl nicht ernsthaft glauben, dass wir ihm seine Naivität so einfach abnehmen, wenn er mit seinen Forderungen impliziert, er wüsste nichts von den Verhältnissen zwischen Christen und Muslimen in den Herkunftsländern. Koexistenz verschiedener Religionen in Deutschland vor dem Hintergrund eines auch mit Leben ausgefüllten Grundgesetzes setzt die Akzeptanz des Grundgesetzes durch die betroffenen Mitglieder der Religion bzw. ihrer Vertreter voraus. Vor dem Hintergrund des Grundgesetzes könnten wir von Christentum und Islam reden. Im Falle der geflüchteten Christen aus Herkunftsländern, die zweifelsohne nicht säkularisiert sind, funktioniert das nicht. Hier müssen wir von Christen im Islam sprechen. Das aber bedeutet eine ganz andere Situation. Christen im Islam sind Menschen zweiter Klasse, Inferior und Ungläubige. Atheisten sind noch darunter einzuordnen und werden auch als keine Menschen definiert. Die Scheidung in Christen im Islam und Christen und Islam ist besonders im Falle der Kölner Silvesternacht nützlich. Hier lässt sich nämlich der Angriff auf den Kölner Dom mit Böllern während einer dort laufenden Messe und die Übergriffe auf Frauen gemeinsam betrachten. Aus deutscher Sicht verwies man auf den Alkoholgehalt mit der damit verbundenen Enthemmung und verglich das schwachen Sinnes mit den Exzessen beim Münchner Oktoberfest. Selbst bei Berücksichtigung des Alkkonsums bleiben die Angriffsziele Kirche und Frauen als gemeinsam zu betrachtenden Motivation bestehen. Bei der Berichterstattung wurde oft auch auf die ägyptischen Zustände verwiesen. Dort sind Frauen sexuellen Übergriffen ausgesetzt. Aber auch Kirchen stehen immer wieder im Visier der Muslime, weswegen den Böllerschüssen auch eine bestimmte symbolische Qualität zukommen mag. Bei den Protagonisten jener Nacht handelte es sich in der überwiegenden Mehrzahl um Nordafrikaner. Das Symptom ist vielen patriarchalischen Gesellschaften eigen, aber eben auch muslimischen. Die Kirche als Ziel der Zerstörung symbolisiert den nachgeordneten Wert des Christentums gegenüber dem Islam. Das Wesentliche ist, dass die Böller in der Kölner Nacht als symbolische Handlung gedeutet werden kann, wie in Ägypten das Abfackeln von Kirchen die tatsächliche Abneigung in der Praxis symbolisiert. Susanne Schröder, Ethnologin und Direktorin des Forschungszentrums Globaler Islam der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt, sagt über den Zusammenhang von Islam und sexuellen Übergriffen: Die Grundvoraussetzung ist eine patriarchale Ideologie der Gesellschaft, die Idee, dass es reine und unreine Frauen gibt. Die reinen Frauen sind die, die ihrem Mann gehorchen, keinen Sex vor der Ehe haben, ihren Körper bedecken. Die unreinen Frauen sind die, die ihren eigenen Willen haben, nicht den Mann heiraten, den sie heiraten sollen, und so weiter. Diese Legitimation sexueller Übergriffe wird nicht durch die ganze Gesellschaft getragen, aber durch einen konservativen Teil. Es muss dabei berücksichtigt werden, dass die Frauen selber dafür Verantwortung tragen sollen, die Begehrlichkeiten der Männer nicht hervorzurufen. Hier sind notorische Diskussionen über Kopftuch und Burka etc. anzusetzen. Das Kopftuch für Muslimen ist als Symbol der Unterdrückung der Frau im Islam zu verstehen. Eine nach Deutschland gekommene Syrerin hat noch am Flughafen ihr Kopftuch abgelegt, da sie es nicht mehr benötigte. Ein für unsere Problematik instruierender Vorgang, da sie damit kundtut, dass das Kopftuch in der Heimat für eine negative Abgrenzung steht. Nur so konnte sie in Ruhe gelassen werden. Hier in Deutschland kann sie das Tuch einmotten. Ein Affront vielleicht für die französische Modebranche, die die islamistische Kleiderordnung als Marktlücke für sich entdeckte und die Unterdrückung der Frau ästhetisierte, sozusagen bourgeois verkauft. Die Scharia, unter der mitnichten die als drakonisch bekannten Todesstrafen alleine verstanden werden darf, regelt im Familien- und Eherecht die untergeordnete Rolle der Frau. Hier wird ein Vers im Koran zugrunde gelegt, der der Frau eine Gehorsamspflicht auferlegt. Susanne Schröder hierzu, Zitat: Der Mann ist sogar legitimiert, sie zu schlagen, wenn sie nicht gehorsam ist. Erbrecht, Vormundschaft für Kinder, Scheidungsrecht, Polygamie. In all diesen Punkten sind Frauen deutlich benachteiligt. Die rechtliche Überordnung gilt jedoch nur für die eigene Frau. Kein Mann kann daraus den Anspruch ableiten, gegenüber anderen Frauen übergriffig zu werden. Die richterliche Auslegung bei sexuellen Übergriffen geht aber in der Tat oft zu Ungunsten der Frau aus. Es gibt hier einfach eine hohe kulturelle Akzeptanz für sexuelle Übergriffe, was mit den patriarchalischen Strukturen zu tun hat. Es gibt also einen indirekten Einfluss des Korans. Zitat Ende. In diesem Zusammenhang und im Kontext anvisierten Integration der Geflüchteten in unserer Gesellschaft ist bedenklich, wenn Ayman Maciek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslimen in Deutschland, erklärt, dass der muslimischen Frau keine Beziehung zu einem örtlich ungläubigen Mann gestattet sein soll. Maciek, um das zu betonen, ist persönlich an der Verbindung zwischen Regierung und den Muslimen in Deutschland beteiligt. Er spricht von Mischehe, die nicht erlaubt sei. Ein Mann darf zwar eine Nicht-Muslimin heiraten, aber nur unter einer Bedingung. Die Kinder einer Mischehe zwischen einem Muslim und einer Jüdin, Christin und Muslimen müssen islamisch erzogen werden. Frauen, die weder Jüdin, Christin oder Muslima sind, kommen für eine Paarung nicht in Frage. Muslimische Frauen dürfen nach Maciek nur unter Glaubensbrüdern auf Partnersuche gehen. In diesem Kontext ist die aktuell laufende Diskussion um die sogenannte Kinderehe zu stellen. Aydan Özkuş, Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, warnt vor vermeintlichen Folgen einer Rechtsverschärfung für die jungen Frauen. Zitat: Werden ihre Ehen aberkannt, verlieren sie unter anderem Unterhalt und Erbansprüche. Ihre Kinder werden unehelich. Für viele würden dann sogar eine Rückkehr in ihre Heimatländer unmöglich machen. womit sie sich gegen ein generelles Verbot von Kinderehen stellt. Die eher konservative Publizistin Kelle bringt eine interessante Polemik, indem sie bemerkt, dass zeitgleich mit dem Gesetzesentwurf des Justizministers Heiko Maas in der Türkei eine Gesetzesnovelle eingebracht wurde, die das Ehealter auf 15 Jahre heruntersetzt. Sie bringt das in Zusammenhang mit dem heiß diskutierten Visafreiheit, was ein, so wörtlich, ganz apartes Heiratstourismusmodell kreieren würde. Der Professor für Erziehungswissenschaften an der Fachhochschule Dortmund mit türkischer Herkunft, Ahmet Toprak, geht in seinem Beitrag auf die Komplexität der islamischen Ehe im interfamiliären Geflecht ein. Er hebt die wirtschaftliche Bedeutung, damit verbunden die Absicherung der Familie, damit des Kindes hervor. Die Heirat werde im bäuerlich geprägten Milieu als Bündnis zwischen zwei Familien verstanden. Sie sei nicht nur eine Verbindung zwischen zwei Personen, Zitat, die Logik der Eheschließung sieht demnach folgendermaßen aus. 1. Konsensuelle oder arrangierte Ehe. 2. Die Geburt der Kinder und dann stellt sich auch 3. Liebe zwischen den Ehepartnern und durch die Kinder. 4. Ökonomische Sicherheit ein. Die Heirat unter Verwandten wird in diesem Milieu auch deshalb gefördert, weil die Frau als wertvolle Arbeitskraft den Haushalt der Verwandten und nicht eine fremde Familie stärken soll. Ein weiteres Motiv ist, dass durch eine Heirat innerhalb der Verwandtschaft die familiären Beziehungen gefestigt werden sollen. Zitat Ende. Auch Toprak will zum Wohle des Kindes argumentieren, wenn er die Situation für das Kind im Ehestatus hier in Deutschland belassen will, wobei er dann für seine Argumentation die Situation im Herkunftsland nimmt. Eine Frau, die ihre Jungfräulichkeit nicht bewahrt, hat fast keine Chance, auf dem Heiratsmarkt fündig zu werden. Hieraus schließt er das, Zitat, eine pauschale Aberkennung solcher Ehen aus unserer mitteleuropäischen Sicht zwar konsequent ist und die Meinung des Mainstreams trifft, aber der Schutz der Frauen wird damit außer Kraft gesetzt. Zitat Ende. Dem darf entgegnet werden, dass dafür ja unser Rechtssystem da ist, was eben nicht auf der Scharia beruht. Was Masik und Toprak Sobieskus letztlich wenigstens indirekt, wenn nicht sogar gewollt, im Sinne haben, kommt einer Implementierung des islamischen Rechtssystems im Familienkontext gleich. Zudem und speziell von sozialdemokratischer Seite vom Wohl des Kindes zu sprechen, ist verlogen, denken wir an die Parteikollegin und Ministerin Andrea Nahles, die wenig bis nichts tut, was die durch die sozialdemokratische Politik verschuldete Kinderarmut im Hartz-IV-Bereich betrifft. Die jemenitisch-schweizerische Politologin Elman Manea hat das englische Rechtssystem im Hinblick auf die Teilhabe daran durch die Scharia untersucht und kommt zu dem Schluss, dass sich ein Zweiklassenrecht durchgesetzt hat, auf dessen Strecke die Muslimin mit ihren Rechten bleibt. Der gemeine Engländer unterliegt dem Common Law, die Muslime der Scharia. Das gehe nicht, Zitat. Zum Wichtigsten gehört für unsere Rechtsordnung Werte und gesellschaftlichen Errungenschaften ohne Wenn und Aber einstehen und sie von allen einfordern. Es braucht zudem Maßnahmen für einen europäischen Islam, der nicht durch den Nahen Osten beeinflusst ist. Dazu ist zwingend notwendig, die Ausbildung der Imame und die Finanzierung der Moscheen nicht dem Ausland zu überlassen. Zitat Ende. Hinreichend bekannt ist die Methode des Abwiegelns der Mordtaten muslimischer Extremisten mit den Worten, das habe nichts mit dem Islam zu tun, was beispielsweise Ayman Maciek, der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, nicht müde wird zu wiederholen. Wenn gleiche Kräfte, die morden, dies mit dem Koran belegen, dann muss gefragt werden, welcher Konstitution dieses Werk ist, wie es ermöglicht, Massenmord zu begehen. Was entsprechende Stellen zu den Themen Krieg und Frieden, Toleranz und Intoleranz betrifft oder Vorzüge und Fehler von Frauen, Christen, Juden und Sexualität und Homosexualität, ist der Koran voller Widersprüche. Gleichwohl ist das Werk aber weder thematisch noch chronologisch eingeteilt. Es ist eine Sammlung von Texten mit auch Momentaufnahmen und losen Passagen. Sure 3, 19 zum Beispiel legt fest, als einzig wahre Religion gilt bei Gott der Islam. In Sure 3, 110 steht, ihr Gläubigen seid die beste Gemeinschaft, die unter den Menschen entstanden ist. Ihr gebietet, was recht ist und verbietet, was verwerflich ist und glaubt an Gott. Eine Hadith hebt hervor, der Islam ist überlegen, nichts ist ihm übergeordnet. Hingegen heißt es woanders, und so haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht. Und Sure 2, 256 schreibt, es gibt keinen Zwang in der Religion. In Sure 18, 29 steht, sprich, das ist die Wahrheit von eurem Herrn. Wer glauben will, möge glauben, und wer ablehnen will, möge ablehnen. So wie Sure 5, 48, und wenn Gott gewollt hätte, hätte er euch zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Aus diesem Grund kann es möglich sein, dass auch selbsternannte feministische Muslimen mit Kopftuch und Koran auftauchen. Wie steht es mit Alternativen zur herkömmlichen Deutung? Susanne Schröder schreibt hierzu, dass eine historisch-kritische Lesart des Korans langsam vorankäme. Jedoch der Teil der islamischen Theologen, der so vorgehe, isoliert sei und von den Türkei geführten konservativ-reaktionären Theologen nicht anerkannt sei. In Teilen Nordafrikas sei man da schon weiter. In Marokko gab es eine große Reform des Familienrechts. In Tunesien schafft man nach der Unabhängigkeit das Recht auf viele Ehe ab. Auch gäbe es jetzt beim Erbrecht die Gleichstellung. Rückschritte dagegen gibt es aus der Türkei zu vermelden. Schröder, Zitat, die oberste Religionsbehörde, Diyanet, hat vor kurzem einen Erlass herausgebracht, der das Händchenhalten und Flirten von Verlobten verbietet. Die Kehrseite der Re-Islamisierung ist eine enorme Zunahme an häuslicher Gewalt. Wir können von einer inneren prozessualen Verschränkung zwischen Eigen und Fremd ausgehen. Das Verhältnis zwischen Eigen und Fremd ist dasjenige zwischen bekanntem und unbekanntem Ereignis. Die Selektion der Bedeutungszuweisung eines Dinges oder Ereignisses durch das Gedächtnis richtet sich nach der Erfahrung, in der und durch die eine Bedeutungszuweisung sich bewährt hat. Wird einem Ding, Verhältnis oder Ereignis seines Ego im soziokulturellen Feld das Prädikat unbekannt zugewiesen, so geschieht das über die Identifikation mit einer Schwelle, die das Unbekannte vom Bekannten trennt, ohne die es aber nicht unbekannt wäre. Folgende Episoden sollen das verdeutlichen, wodurch weder die Gesamtheit aller Geflüchteten stigmatisiert noch existierende Probleme im Umgang miteinander banalisiert werden sollen. Eine aus Syrien stammende Armenierin, die hier arbeitet, fährt jeden Tag an einem Heim mit Geflüchteten vorbei. Folglich hat sie die Möglichkeit, als der arabischen Sprache mächtige, entsprechende Dialoge zwischen den Geflüchteten, die den Bus ebenfalls benutzen, verfolgen zu können. Zwei Beispiele hierfür. Ein Mann und seine Frau im Bus. Er: Frau, wir haben heute Geld bekommen. Gib alles aus, es ist Haram, Geld von Ungläubigen anzunehmen. Haram bedeutet verboten. Das zweite Beispiel. Eheleute sitzen im Bus auf einem Vierersitzplatz einander gegenüber. Beim nächsten Halt setzt sich ein Deutscher neben die Frau. Mann sagt zur Frau: Steh auf, der Ungläubige hat sich neben dich gesetzt. Die Frau will nicht so recht und wird nun in etwas strengerem Ton aufgefordert. Sie fügt sich, steht den Rest der Fahrt. Die syrische Armenierin mischt sich ein. Wieso machst du das? Er: Woher kommst du? Sie: Aus Syrien, so wie ihr. Er: Wieso redest du so? Er ist Ungläubiger. Sie: Glaubst du, das tut ihr etwas? Deutsche Männer sind nicht so, schließen nicht von dir auf andere. Er: Oh, du redest Unsinn. Was geht es dich an? Sie: Du machst unsere Kultur, unseren Ruf kaputt. Der fremde Syrer, Muslime, ordnet die neue Umgebung nach altem Muster. Ich habe mich schon oft gefragt, ob die Neuankömmlinge an den Bahnhöfen, wo sie von den Deutschen klatschend empfangen wurden, nicht auch an Ungläubige gedacht hatten, die sie für sie vielleicht auch darstellten. Das wäre im obigen Sinne keine Unterstellung, sondern mitgebrachtes Potenzial der Zuschreibung. Die Fremden, die mit dem Schritt über die Grenze vordergründig die deutsche Kultur bereichern mögen, legen auch Befremdliches an den Tag, was nicht unbedingt den Satz der Kanzlerin unterstreichen mag, nachdem der Islam zu Deutschland gehört. Zumindest denkt man sich, dass solche Verhaltensweisen der Vergangenheit angehören. Erwartungshaltungen an das Fremde können zu prekären Situationen führen. Ein für mich hervorragendes Beispiel hierfür sind die Ereignisse im Leipziger linken Kulturzentrum Coney Island. Kurz zusammengefasst versuchten die linken Protagonisten, die Fremden in ihre Ideologie einzubauen, jedoch funktionierten die Menschen nicht so, wie die Betreiber es erwarteten. Vor ein paar Wochen veröffentlichten die Betreiber von Coney Island ein interessantes Papier, das auf die entstandenen Missstände der vergangenen Monate einging. Anfangs gingen die Organisatoren aktiv auf die Geflüchteten zu, um diese an ihrem Projekt aktiv teilhaben zu lassen. Sie unterstützen sie dabei, indem sie das ansonsten 10 Euro hohe Eintrittsgeld für die Partys auf 50 Cent senken. Es schien aber so, dass die Geflüchteten nicht für weniger Geld am noch fremden kulturellen Leben teilhaben wollten, sondern für wenig Geld für Stress sorgten, wie es in der Veröffentlichung heißt, indem sie einheimische Frauen sexuell belästigten. Das Problem mit dem Stress ist, dass immer zwei dazugehören. Und nicht nur das. Im konkreten Fall hatten die Betreiber doppelten Stress, denn die eingeladenen Geflüchteten haben ihren Erwartungen nicht entsprochen, die an sie gehegt wurden. Der 50er wirkt falsch eingesetzt, die so Unterstützten verwandelten sich in falsche 50er. Das wiederum führte dazu, dass manche Besucher, die ihre Projektion auf die Ausländer nicht überprüfen wollten und konnten, die Betreiber angriffen. Nachdem die Veranstalter begriffen hatten, dass die neuen Besucher nicht so tickten wie erwartet, begannen sie, ausgemachte Störenfriede rauszuschmeißen. was vermeintlich progressive Besucher zum Anlass nahm, die Rausschmeißer als Rassisten zu beschimpfen. Hier werden auf verschiedenen Ebenen Erwartungen enttäuscht, das heißt, die Ausländer enttäuschen die Veranstalter, weil sie Frauen anmachten, und die Veranstalter enttäuschen Besucher, weil sie Ausländer anzumachen schienen. Es läuft was schief in diesem Land, ein jeder kann es sehen. Wir leben im Geschlechterkrieg, so darf's nicht weitergehen. Wir Männer sind fast nichts mehr wert, es gibt keine Ehre mehr. Emanzen einfach überall und ich steh selbst am Herd. Doch jetzt hab ich die Lösung für mein Mannproblem. Ich treffe mich mit anderen Männern, die das auch so sehen. Wir lesen dann in einem Buch und da steht alles drin. Ich weiß jetzt, wie ich leben will, jetzt macht das alles Sinn. Ich konvertier jetzt zum Islam und hör nur noch auf den Imam. Was gehen mich die Gesetze an? Es steht doch alles im Koran. Ich konvertier jetzt zum Islam, mir geht's da gut, ich bin ein Mann. Ihr Frauen seid da ärmer dran. Dreimal hoch Islam, Islam, Islam. Leben im Islam wird leicht, der Scharia sei Dank. Die Hin- und Her-Juristerei macht hier doch alle krank. Klare Regeln find ich gut, kein Alkohol, kein Schwein. Und für die Diebe Hände ab, was soll da falsch dran sein? Wir Männer sind verführbar, auch das steht im Koran. Von Frauen ganz besonders, da reicht oft schon ein Haar. Und wenn ein Mann dann so verführt, sich nicht beherrschen kann, dann ist das, ist doch sonnenklar, die Frau selbst schuld da dran. Ich konvertier jetzt zum Islam und hör nur noch auf den Imam. Was gehen mich die Gesetze an? Es steht doch alles im Koran. Ich konvertier jetzt zum Islam, mir geht's da gut, ich bin ein Mann. Ihr Frauen seid da ärmer dran. Zweimal hoch Islam, Islam. Nur in der Nacht, das gebe ich zu, hab ich noch ein Problem. Die Pornos aus dem Internet, die waren schon sehr bequem. Doch damit ist jetzt komplett Schluss, denn so sagt Abdul, Pornos machen Frauen lesbisch und uns Männer schwul. Ja, ich gehöre jetzt zum Islam, der Bart bleibt wohl für immer dran. Schon bald darf ich nach Pakistan, weil ich da schießen lernen kann. Ja, ich gehöre jetzt zum Islam und nach dem nächsten Ramadan krieg ich ne Frau aus dem Iran, vermittelt vom Imam, der sagt, dass die gut kochen kann. Dreimal hoch Islam. Geflüchteten scheinen liebgewonnene Ansichten und Programme der sogenannten Willkommenskultur auf eine harte Probe zu stellen, da die gemachten Zuschreibungen, Charakterisierungen der Fremden in der Praxis zu scheitern scheinen. Das beginnt aber schon bei den Begriffen zur Erfassung der Religion des Islam und den darin Glaubenden selbst. Islamismus als Begriff gibt es im Arabischen nicht. Es handelt sich vielmehr um eine westliche Zuschreibung, wodurch zwischen Islam und einer radikaleren Form des Islamismus geschieden wird. Hier ist eine Aussage des Tagungsreferenten Makouaou von Interesse, in der er das marokkanische Beispiel nimmt, in dem eine Entsprechung des Islamismus in Form des Salafismus angegeben wird. Der Salafismus ist dreigliedrig. Es gibt die Puristen, welche allein auf die Vermittlung des wahren Islam bedacht sind und dabei keine politischen Ziele verfolgen. Sie lehnen die Anwendung von Gewalt ab. Dann gibt es die politischen Salafisten, welche die Errichtung eines gottgefälligen Gesellschaftsordnung durch Einführung eines islamischen Staats anstreben. Schließlich die dschihadistischen Salafisten, welche den islamischen Gottesstaat und die Anwendung von Waffengewalt durchsetzen wollen. Sie sind in der Minderheit. Festzuhalten ist damit, während im Westen zwischen Islam und Islamismus geschieden wird, hat der Salafismus als Konfession des Islam das ideologische Potenzial, zum radikalen Islamismus zu werden. Der Islamismus kennzeichnet ein Bündel für eine Vielzahl radikaler Strömungen. Nicht jeder Salafist ist Terrorist oder militanter Islamist, aber die militanten Islamisten waren zuvor als Salafisten tätig. Zugespitzt. Anhand der Abstufung ist die Radikalität dem Salafismus genuin eigen. Als Teil des Islam wohnt folgeweise auch ihm eine genuine Radikalität inne. Wollen wir zwischen eigenem traditionellen Muslim und einem Islamisten unterscheiden, so betrifft dies vor allem die Akzeptanz oder Ablehnung der historisch gewachsenen Traditionen. Der traditionelle Muslim akzeptiert den Islam in seinen jahrhundertelangen Entwicklungen. Ein Islamist lässt allein Koran und Sunna als Maßstäbe gelten. Der Hauptunterschied bei der Strömung bezieht sich aber auf ihre Einstellung zur Politik. Für den Islamismus ist der Islam eine Ideologie mit klaren Handlungsanweisungen für den Kampf gegen Unrecht und Unterdrückung, womit der Westen und seine Verbündete im Nahen Osten verbunden wird, also Israel und auch die von ihm als Abtrünnige aufgefassten arabischen Regime. Eingedenk dessen ist die wiederholte Einlassung Marseilles, die radikale Form des Islams, die Terroranschläge hätten mit dem Islam selbst nichts zu tun, nicht nur irreführend, sondern schlichtweg verlogen. Er müsste es besser wissen. Besonders aus NRW wird ein Erstarken des Salafismus vermeldet. In NRW gibt es 580 Moscheen, wovon 55 als salafistisch beeinflusst gelten. Es heißt, auch die Moscheevorstände seien inzwischen aufmerksamer gegenüber dem Thema geworden. Jedoch wird von dieser Seite betont, dass die betroffenen Moscheen keinem der islamischen Dachverbände zuzuordnen sei. Im Gegenteil, sie distanzierten sich vom Salafismus. Ein Terrorismusexperte sagte, dass die gewaltbereiten Dschihadisten mittlerweile nicht mehr in der Minderheit seien. Dies sei wiederum an die Resistenz von Verantwortlichen der Dachverbände erinnert, denen zufolge solche Tendenzen mit dem Islam nichts zu tun hätten. Das führt uns zu den Sachverbänden und ihren Inhalten, was hier nur angerissen werden kann. Die muslimischen Gemeinden in Deutschland organisieren sich in verschiedenen Dachverbänden und Vereinen. Der Herkunft und Konfession nach kann man sie als in sich heterogen bezeichnen. Die meisten Muslime in Deutschland haben jedoch einen türkischen Migrationshintergrund und stellen die größten Dachverbände dar. Die Türkisch-Islamischen Union der Anstalten für Religion e.V., DİTİB, der Verband der Islamischen Kulturzentren e.V., VIKZ, und die Islamischen Gemeinschaft Miligürisch e.V., IGMG. Im Folgenden gehe ich auf zwei in diesem Umfeld sich befindenden Organisationen ein. Der Koordinationsrat der Muslime, KRM, ist ein im Jahre 2007 gegründeter Dachverband von der DİTİB, dem Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland, IRD, dem Zentralrat der Muslime, ZMD, und dem VIKZ. Der KRM will, Zitat, die Vertretung der Muslime in Deutschland und Ansprechpartner des Islams für Politik und Gesellschaft sein. Zitat Ende. Ziel des KRM ist die Gleichberechtigung des Islams als Religionsgemeinschaft. Der KRM vertritt über seine Mitgliederverbände etwa 280.000 der rund 4 Millionen in Deutschland lebenden Muslime, also etwa 7%. Der KRM gilt als streng konservativ und fundamentalistisch. In dem Absatz über Religionsfreiheit und Toleranz, meine Quelle ist eine Doku des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags, wird aus dem Faktum, dass es in Deutschland keine Staatsreligion und keine Religionsfeindlichkeit gibt, das eigene Handeln abgeleitet. Dem Staat müsse daran gelegen sein, Zitat, dass sich die Religionsgemeinschaften gut entwickeln, natürlich immer im Rahmen seiner Grundwerte, Zitat Ende. Durch die Kooperation zwischen Staat und Religionsgemeinschaft gibt es auch eine, Zitat, starre Verpflichtung, am Gemeinwohl mitzuarbeiten. Dieses deutsche Modell passt sehr gut für uns Muslime. Zitat Ende. Der letzte Satz lässt aufhorchen. Die Neutralität des Staates, so können wir schlussfolgern, bietet die Basis für das Handeln des KRM. Das ergibt, dass unter dieser vom KRM gemeinten Neutralität eine streng konservative und fundamentalistische orientierte Arbeit auf Seiten des KRM und seiner Gefolgschaft 7% gedeihen kann. Eine Neutralität des Staates gegenüber den innerhalb seiner Grenzen, seiner Grundwerte agierenden Religionsgemeinschaft hat aber zur Voraussetzung, dass diese Neutralität seitens gleicher Gemeinschaften auch respektiert, geachtet, ja innerhalb ihrer eigenen Handlung ihren Platz hat. Genauer, die Neutralität des Staates muss ihrem Geiste nach im Programm der Gemeinschaft ihren Platz haben. Nun können wir Konservatismus und Fundamentalismus der Vertretung einsetzen. Das Resultat ist, dass das damit zu verbindende Primat des Islam, der als Endziel keine andere Religion gleichberechtigt neben sich duldet, die Neutralitätspflicht des Staates verletzt. Diese muss ja Teil des eigenen Verständnisses als dem Staat sich zugehörig fühlendes organisches Element sein. Neutralität des Staates bedeutet Neutralität gegenüber hierzulande pluralistisch organisierten Gemeinschaften. Das wäre bei einem solcher Art verstandenen Islam verletzt. Das hätte zur Konsequenz, dass der Staat eingreifen müsste. Um meine Schlussfolgerung zu unterstützen, wenden wir uns kurz dem Zentralrat der Muslime CDM zu, über dessen Vorsitzenden Maciek schon vorhin etwas zu hören war. 1987 gegründet, ist der CDM ein Dachverband für derzeit 28 muslimischen Dachorganisationen und Einzelmitglieder, die, so heißt es, das gesamte Spektrum der in Deutschland lebenden Muslime erfassen. Dem CDM gehören auch ca. 300 Moscheegemeinden an. Der CDM stellt sich zum Ziel, die volle Integration des Islams in Deutschland. Wenden wir uns den inhaltlichen Positionen der Organisation zu. Der erste Satz, der postuliert, dass der Islam keine Diskriminierung und Abstufung aufgrund des Geschlechts kenne, findet seine Einschränkung im zweiten Satz. Zitat: In den Bereichen, in denen eine unterschiedliche Behandlung gesondert von Allah oder seiner Gesandten Muhammad, Friede sei mit ihnen, vorgeschrieben wurde, liegen Begründungen vor, die einleuchtend sind und meist aus der unterschiedlichen physischen Eigenschaften den Geschlechter resultieren. Der Mann gebärt keine Kinder, denn Gleichbehandlung ist nicht immer Gleichberechtigung. Zitat Ende. Weiter unterhalb noch eine interessante Aussage zum Tragen des Kopftuchs. Zitat: Das Kopftuch ist im Islam nicht als Symbol des Glaubens vorgesehen. Das Tragen des Kopftuches bedeutet für die meisten Trägerinnen eine reine Ausübung einer individuellen Pflicht, die man genauso vor Gott erfüllt, wie man das Gebet, das Fasten, die Pilgerfahrt oder sonstige Vorschriften befolgt. Zitat Ende. Das Tragen des Kopftuchs, so im Text noch weiter, ist eine aus eigener Entscheidung ausgeübte religiöse Pflicht und ist auch ein Zeichen des Selbstbewusstseins und der Emanzipation. Einleuchtend ist, dass der erste Satz im klaren Widerspruch zum zweiten steht. Wenn der Islam keine Diskriminierung zwischen den Geschlechtern zulässt und Allah und dessen Propheten als Höchstes angesehen werden, die Diskrepanz aber gesondert einführen, dann muss man sich über eine mögliche Schizophrenie der Religion des Islams Gedanken machen. Der Terminus Gleichbehandlung ist nicht immer Gleichberechtigung, ist in diesem Zusammenhang doppeldeutig, insbesondere angesichts der Neutralität des Staates gegenüber den Religionen so, wie KDM und ZMD es zu verstehen scheinen. Dann nämlich setzt die Neutralität eine Gleichbehandlung der Religion voraus, ohne dass sich daraus eine Gleichberechtigung der Geschlechter ergebe, jedenfalls für die Muslime-Vertretung. Es geht aber auch umgekehrt. Eine Gleichberechtigung der Religionsgemeinschaften vor dem Neutralitätsgebot des Staates impliziert noch lange nicht eine Gleichbehandlung der Geschlechter untereinander. Allah weiß, was Frauen wünschen. Ein ähnliches Problem ist auch im Falle des Kopftuches zu sehen. Das Kopftuch ist tatsächlich nirgendwo im Koran als Pflicht vorgesehen. Aber aus individuellen Gründen und in Verantwortung vor Allah tragen die hiervon betroffenen Frauen emanzipativ und selbstbewusst das Kopftuch, so der Text. Jede Individualität bildet sich jedoch nicht aus sich heraus, sondern in einem gewissen gesellschaftlichen Umfeld, in dem die Mitglieder ihre Identität und eben Individualität gewinnen. Entsprechend müssen wir uns das islamische Umfeld anschauen, in dem sich eine weibliche Individualität herausbildet. Unterschwellig unterstellt der Text einen voluntaristischen Akt der Frau, selbstbewusst und in emanzipatorischer Absicht zum Tuch zu greifen. Das kann nicht ohne Einübung geschehen. Womit wir auf die schauen müssen, die zur Übung aufrufen. Das heißt, wer hat die Deutungsgewalt im Islam? Die Antwort fällt nicht schwer. Hervorzuheben ist auch hier, wie die Begriffe, also Emanzipation, Gleichbehandlung, Individualität etc. dekontextualisiert und einer rigiden, reaktionären Ideologie einverleibt werden, sodass es nach außen legitim aussieht und nach innen weitergearbeitet werden kann, ohne in einen ernsthaften, auf Selbstreflexion ausgerichteten Diskurs überhaupt treten zu müssen. September dieses Jahres war der 10. Jahrestag der Auftaktssitzung der sogenannten Deutschen Islamkonferenz. Aus diesem Anlass verfasste Finanzminister Schäuble, 2006 Innenminister, eine Festrede, in der er auf Motivation und Ziel dieser Konferenz einging. Die Motivation zur Gründung der Konferenz scheint sich aus zwei Quellen zu speisen. Zum einen sind das die negativen Erfahrungen, die mit dem Zuzug der seinerzeit als Gastarbeiter bezeichneten, angeworbenen Menschen gemacht worden seien. Damit in Zusammenhang stand die Frage, Zitat, wie Menschen mit verschiedenen Religionen in unserem Land zusammenleben können, was der gemeinsame Boden sein muss, auf dem wir alle stehen können. Oder wie wir auf den Wunsch etwa der Muslime eingehen können, wie andere Religionen und damit unsere evangelische und katholische Kirche behandelt zu werden. Unsere Antwort war die Gründung der Deutschen Islamkonferenz. Zitat Ende. Die Deutsche Islamkonferenz besteht aus 10 Organisationen, Verbände, die überwiegend einen Türkei-Bezug bezeichnet. Insgesamt aber der Eindruck entstehen soll, dass sie die Gesamtheit der in Deutschland lebenden Muslime repräsentiert. Die DIK setzt sich das Ziel, dass Muslime in Deutschland, Zitat, sich als Teil der deutschen Gesellschaft verstehen und von dieser auch so verstanden werden. Weder ist der Islam in Deutschland eine anerkannte Religion im Sinne einer Körperschaft öffentlichen Rechts, noch ist aus diesem Grund die DIK eine Vertretung der Muslime im religionsgemeinschaftlichen Sinne, vielmehr als Dialogforum zwischen Vertretern des deutschen Staates und Muslime in Deutschland zu begreifen. Zitat Ende. Der produktive Ertrag der Zusammenarbeit scheint sich eher in engeren Grenzen zu halten. So gab es nach geschlagenen 6 Jahren im Jahr 2012 eine Erklärung gegen häusliche Gewalt und Zwangsverheiratung, was vom Inhalt her eigentlich Voraussetzung aller Verhandlungen auf Augenhöhe sein müsste. Der Innenminister kommentierte ganz wie Maziek, Zwangsehen und Gewalt hätten nichts mit dem Islam zu tun. Die DIK kennen so eine Umfrage aus dem Jahr 2010 ganze 43% der in Deutschland lebenden Muslime überhaupt nicht. Nur einem Fünftel der Befragten war sie gut bekannt. Das BAMF qualifiziert sie trotzdem als das wichtigste Forum zwischen dem deutschen Staat und den in Deutschland lebenden Muslimen. Diesem Irrglauben entspricht wiederum die Selbstzuschreibung des KDM und des ZMD als Vertretung aller Muslime in Deutschland. Auch in rechtlicher Hinsicht ist ein Mangel zu erkennen. Für die DIK gelten die hier lebenden Muslime als Gruppe. Alle Grund- und Menschenrechte sind jedoch als Individualrechte verfasst. Ansonsten hätte der Staat die Möglichkeit, die reale oder nur angenommene Gruppenzugehörigkeit Rechte ab- oder zuzusprechen. Damit werden individuelle Entwicklungen, insbesondere was deren Integration betrifft, zugunsten einer solchen der Gruppe der Muslime umgelenkt. Interessant auch der durch etliche Studien belegte Sachverhalt, dass die Integrationsleistung mit steigender islamischer Religiosität abnehme. Die Förderung religiöser Identität von Muslimen fördert also nicht die Integration der Muslime. Das hat durchaus praktische Konsequenzen. Man erinnere allein an die notorischen Diskussionen um gemeinsame Klassenfahrten, gemeinsamen Schwimmunterricht und so weiter, die eher einer Gruppensegregation zuträglich sind als der Integration des Einzelnen. Die Struktur der Rolle des organisierten Islams in Form der Verbände wird einerseits unverhältnismäßig aufgewertet, andererseits aber vertreten sie nur einen Teil der in Deutschland lebenden Muslime und spiegeln in ihrer Gesamtideologie auch nicht diejenigen Muslime wider, die den Islam als ihre Privatreligion ansehen und praktizieren. Die Islamverbände wollen die Deutungshoheit über den Islam haben und sind gegen kritische Stimmen aus der öffentlichen Diskussion gerichtet. Deutungshoheit für sie bedeutet praktisch, dass sie bestimmen, wer was über den Islam und die Muslime sagen darf. Was für sie zähle, sei der Diskurs der Deutschen zum Islam. Weniger interessiere sie eine Debatte über innerislamische Konfliktfelder. Es sei in diesem Zusammenhang die direktive Gewalt der Religionsbehörde in der Türkei zu betonen. Susanne Schröder sagt hierzu, die Behörde bezahlt, Zitat, 970 Imame, die in Didi-Moscheen tätig sind. Sie sind wirtschaftlich von Ankara abhängig und damit auch ideologisch. Die Imame werden in Ankara ausgebildet und sind verpflichtet, die in Ankara vertretene Religion zu lehren. Damit haben wir auch in deutschen Didi-Moscheen einen immer mehr ins Islamistische driftenden Islam. Dazu kommt, es ist bei Diyanet, der türkischen Religionsbehörde, in der Regel gar nicht gewünscht, dass die Imame Deutsch können. Denn Erdogan sagt, die in Deutschland lebenden Türken sollen sich nicht integrieren. Sie sollen ihre Sprache und ihr Brauchtum behalten. Zitat Ende. Für Erdogan bedeutet Integration von Türken in Deutschland, Türke, Muslime seien für die Türkei in Deutschland, was schlechterdings mit Integration nichts zu tun hat. Es sei denn, man verstünde darunter die Einverleibung des fremden Deutschen in das eigene Türkische. Hier wiegen besonders schwer die Folgen des Putschversuchs in der Türkei vom Sommer. Stellen wir die Struktur der Predigten in den 900 Moscheegemeinden in Deutschland in Rechnung. Die Predigten dort sind identisch, zentral gesteuert aus Angera über die Kölner Zentrale verbreitet. Der DITIB-Generalsekretär Bekir Alboga verteidigt das Konzept der Einheitspredigt. Zitat: Sie können mit einer Predigt den Frieden bewahren, Sie können aber auch den Frieden zerstören innerhalb der Gemeinde und innerhalb der Gesellschaft. Uns ist wichtig, dass diejenigen, die die Predigtkanzel in Anspruch nehmen, friedens- und integrationsfördernde Predigten halten. Zitat Ende. Gewissermaßen selbstentlarvend gibt der Generalsekretär zu verstehen, dass die zentral gesteuerte Predigt den Frieden innerhalb der in Deutschland tätigen Moscheegemeinden friedenserhaltend sind. Ein Diskurs, der je innerhalb der Lokalitäten tätigen Gemeinden aber dem kontraproduktiv sei. Der Zentralismus Angeras hat aber noch andere, nicht zu unterschätzende Nebenwirkungen. Nach dem Putschversuch bekam ein Viertel der DITIB-Imame-Post aus Angera, mit der sie aufgefordert wurden, zurückzukehren, da sie der Mithilfe am Putsch verdächtigt wurden. Zudem wurde in Gemeinden zur Denunziation aufgerufen. Das wirft ein eigentümliches Licht auf die Beschwörungsformen sowohl von der Kanzlerin als auch von Schäuble, der Islam gehöre zu Deutschland, was auch die Charakterisierung der DIK als Scharnier zwischen dem in Deutschland lebenden Muslim und der Bundesregierung betrifft. Der Schwerpunkt im Namen liegt auf Deutsch als für den Inhalt der Konferenz grundlegend. Etwas anderes wäre es, wenn es heißen würde Deutsch-Islamische Konferenz, was eher an einen Tisch erinnerte, an dem Deutsche und solche islamischen Glaubens zusammen und einander gegenübersitzen, was gleiche Augenhöhe auch im Hinblick auf eine kritische Diskussion verspräche. Zusätzlich aber muss die scheinbar als integrativ resistent zu bezeichnende Haltung der von der Türkei delegierten muslimischen Teile in den Organisationen und Moscheen erwähnt werden, was das Scharnier einer gewissen Belastungsprobe aussetzt. Was bezweckt Schäuble mit der Gründung der DIK? Er will aus der vielfältigen Herkunft der Muslime einen, wie er sagt, deutschen Islam synthetisieren. Zitat: Eines Islams, der sich in Deutschland zu Hause fühlt, die Entwicklung eines Selbstgefühls der hier lebenden Muslime als Muslime in Deutschland in einer freiheitlichen, offenen, pluralen und toleranten Ordnung. Zitat Ende. Schäuble weiter: Wenn wir unsere Lebensweise bewahren wollen, ist es jetzt umso wichtiger, dass wir die uns Kommenden integrieren und sie sich, dass sie zu einem Teil und zu einer Stütze unserer Gesellschaft werden. Die Zuwanderung braucht. Auch darüber entscheidet sich, ob wir in unserer Gesellschaft zukunftsfähig sind. Das sage ich aus zweierlei Gründen. Bei dem, was wir einfordern, geht es gar nicht immer sofort um das Grundgesetz oder gar das Strafrecht. Den meisten Menschen wird es darum gehen, dass sie einfach möglichst so leben, wie bisher auch. Sich wohlfühlen in ihrem Alltagsleben, in ihren Städten und Dörfern, im öffentlichen Raum. Sich nicht bedroht, unsicher, fremd zu fühlen. Gesetze einhalten, ja, aber das ist selbstverständlich. Sondern eben auch und vielleicht vor allem auch dieses Gefühl im Alltag. Damit meine ich übrigens nicht, bei allem Respekt, Verbote von Kleidungsstücken. Zitat Ende. An dieser Aussage wirkt die Unklarheit befremdlich, mit der Schäuble das Miteinanderleben von Muslimen und Deutschen belegt, hinsichtlich der Kontinuität des Alltagslebens. Wen meint er damit, wenn er so leben wollen wie bisher, sagt? Das damit verbundene Problem lässt sich verdeutlichen. Im Zusammenhang mit der Flüchtlingspolitik wird von Framing gesprochen, worunter besonders die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin zu verstehen ist. Diesem Framing der Kanzlerin müssen aber die Rahmenbedingungen, die die Geflüchteten aus der Heimat mitgebracht haben, gegenübergestellt werden. Zu erinnern sei an die Beschreibung der Ereignisse in Coney Island zu Leipzig. Sprache, Zeit, Raum und Erfahrung sind die vier Hauptkomponenten menschlicher Rahmenbedingungen. Wie sollen beide Seiten in Einklang miteinander gebracht werden? Diesbezüglich erscheint schon der Gründungsmotivation eine unlösbare Aporie einbeschrieben. Die Aufgabe ist keine geringere als die, dass Menschen mit verschiedenen Religionen in unserem Land zusammenleben sollen, zugleich aber auch den Wünschen der Muslime entgegenkommen, wie andere Religionen und damit unsere evangelische und katholische Kirche behandelt zu werden. so Schäuble. Die Rahmenbedingungen für die hierher gekommenen Geflüchteten sind doch ganz andere als die hiesigen, sodass schon von daher eine Übernahme ohne Abstriche für die Neuankömmlinge nicht machbar ist. Oder aber man macht Abstriche bei der eigenen, säkularen Kultur. Welcher Preis wäre aber hierfür zu zahlen? Schäuble ist das Schicksal der Geflüchteten Teil der, wie er sagt, Wanderungsbewegung unserer Zeit, der wir uns stellen müssten. Damit verbundene Wandlungsprozesse gab es demnach schon immer und, so Schäuble, kommen sowieso auf uns zu in dieser Welt. Er stellt damit die aktuelle Zuwanderungsphase in einen ahistorischen Kontext. Es gab schon immer Globalisierung. Merkels politisches Handeln erscheint hier als bloßer Reflex auf das, was ohnehin zu erwarten sei. Die Flüchtlingssituation ist dessen Symptom. Die Welt ist ein Hin und Her und die Order, die sich hieraus für Frau Merkel ergab, war, die Grenzen zu öffnen. Mit der Kontinuität des Alltags, die auch von Seiten der Geflüchteten eingefordert zu werden scheint, geht ein, wie Schäuble schreibt, Gefühl des Alltags einher. Ganz genau sagt Schäuble aber nicht, für welche Seite das wie gilt. Jedoch gibt es Stimmen von durch die Medien bekannt gewordenen Musliminnen, die die mögliche Richtung aufzeigen. In die Kerbe der Kontinuität muslimischen Alltagslebens schlägt zum Beispiel die unter dem Attribut feministische Muslimin firmierende Kübra Gümüşay, die eine Kreisbewegung in den Debatten um den Islam in Deutschland feststellt, die aufgebrochen werden müsse. Es scheint aber so, dass sie die Lösung der Debatten darin findet, dass diese einfach aufhören müssten. Dass eine Diskussion jedoch fruchtbar sein könnte, stellt sie selbst unter Beweis. Zitat: Mir begegnen oft junge Muslime, die Islamwissenschaften, Theologie, Journalistik oder auch andere Fächer studieren möchten, um endlich den Islam zu erklären. Sie fühlen sich offenbar verpflichtet, ihre persönlichen Interessen hintanzustellen. So entsprechen sie letztlich den Erwartungen der Gesellschaft und werden zu Pressesprechern einer Weltreligion. Doch das hält uns vom Leben ab, nimmt uns jegliche Leichtigkeit. Die Kleidung, die Sprache, der Lebensstil, die Berufswahl, alles wird zu einem Politikum. Wir engen uns damit ein. Wir alle ersticken in diesen Debatten. Zitat Ende. Das Problem, das mir bei dieser Aussage aufkommt, betrifft das Verhältnis des Studierenden bzw. der Studierenden, das sie zum ausgewählten Studium entwickelt haben. Es ist nicht ungewöhnlich, persönliche Interessen hinter dasjenige Studium zu stellen, das man aus eben jenem Interesse gewählt hat. Das stellt keinen Widerspruch dar, da das Feld des Studiums Inhalte und Formen bereitstellt, die gleiches Interesse transzendieren und unter Umständen auch positiv auf es zurückwirken und gar Erhellendes beizutragen vermögen. Was erwartet Freikümmelsei von der Universität? Etwa aus dem Bauchreden und das persönliche Gefühl, das sie angesichts des Islams für sich entwickelt hat, über das Kopftuch zu emittieren? Das Problem mit dem säkularen Charakter einer deutschen Universität scheint aber nicht nur sie zu betreffen. Im November gab es die Nachricht, dass es an der Uni Stuttgart zu Auseinandersetzungen zwischen Muslimen und Studenten bzw. Unipersonal kam. Zitat: Es kam in beiden Universitätsbibliotheken in den zurückliegenden Monaten zu Situationen, bei denen muslimische Gläubige zwischen Bücherregalen beteten. Dabei wurde von muslimischen Kommilitonen versucht, Studierende und Beschäftigte am Eintreten in diese Bibliotheksräume zu behindern, mit der Begründung, betende Gläubige nicht stören zu dürfen. Zitat Ende. Von universitärer Seite wurde aber auf den säkularen Charakter der Städte hingewiesen und an hierfür bereitgestellte Lokalitäten weiterverwiesen. Scharf geht die gerne von den Medien hofierte Islampädagogin Lamai Kator, Vorstandsmitglied im Liberal-Islamischen Bund Deutschlands, mit der Deutschen Gesellschaft ins Gericht, indem sie bei dieser eine Bringschuld konstatiert. Sie begründet das unter anderem damit, dass die Fehler, die bei der Anwerbung der Gastarbeiter in den 60er und 70er Jahren gemacht wurden, und der damit verbundenen fehlgeleiteten Integration heute wiederholt würden. Etwas unscharf ist die Wahl der Begrifflichkeit Bringschuld, die sie bei der Gesamtheit der Bevölkerung festzumachen gedenkt. Das Problem ist, dass eine Bringschuld nur im Land des Gläubigers abzugelten wäre. Gegenüber den Flüchtlingen habe ich erst einmal keine Bringschuld zu erbringen. Wo sollte diese für mich herkommen? Hier werden moralische Aspekte vor politische Aspekte gestellt, sozusagen sozialisiert und ihre positive Auflösung im praktischen Handeln eingefordert. Kator bleibt selbst da auf der moralisierenden Schwelle, wo sie zu Recht Missstände im deutschen und europäischen Verhältnis zu Unrechtsregimen wie Saudi-Arabien und Ägypten anführt. Wobei an dieser Stelle ihre Kritik am deutschen Handeln im Verhältnis zur Türkei hervorzuheben ist. Zitat: Wir wollen keinen EU-Beitritt der Türkei, tun aber einiges, um den NATO-Bündnispartner milde zu stimmen, damit er geflüchteten Menschen davon abhält, in Richtung Mitteleuropa weiterzuziehen. Es ist uns sogar mehrere Milliarden Euro wert. Wir drücken beide Augen zu, wenn Menschenrechte verletzt und demokratische Prinzipien ausgehebelt werden. Zitat Ende. Meines Erachtens stellt sie hier die deutsche Seite einer muslimischen geprägten diametral gegenüber, wobei, wie gesagt, die deutsche Seite eine Bringschuld hätte, die islamische aber scheinbar nur passiv die Empfängerin ist. Deutschlands Konstitution müsse den Wandel aushalten. Mir fehlt dazu sehr die muslimische Seite als aktive Partner in einer Kommunikation, in der auch sie etwas zu geben hat, etwas geben muss. Frau Kator hat eine islamische Lehrerlaubnis. Um dies zu bekommen, musste sie eine Kooperation mit dem Koordinationsrat der Muslime zusagen, der die Lehrerlaubnis auch gab. Interessant dabei ist, dass bei ihren öffentlichen Auftritten immer der Eindruck entsteht, die Lehrerlaubnis sei einer herkömmlichen, das heißt durch eine entsprechende universitäre Laufbahn erworbene, vergleichbar. Besagter Koordinationsrat wiederum ist schwerpunktmäßig mit Kräften der Milli-Görisch-Organisation besetzt, die wiederum mit den faschistischen Grauen Wölfen in Verbindung gebracht werden. Das schließlich gibt dem liberalen Anspruch der Frau Kator einen gewissen Beigeschmack, der als solcher aber bislang scheinbar noch nicht thematisiert wurde. Schaut man sich die Namensliste des Vorstandes der LEB an, so ist die Anzahl der deutschen Mitglieder auffällig. Entsprechend könnte davon ausgegangen werden, dass hier ein integrativer Beitrag der Dialoge zwischen Deutschen und Muslimen stattfindet. Jedoch muss auch der umgekehrte Weg ins Auge gefasst werden, nämlich die Motivation deutscher Teilnehmer, sich beim LEB zu betätigen, speziell im Hinblick auf eine Konversion hin zum Islam. Inwieweit das speziell im Falle des LEB trägt, kann an dieser Stelle nicht erörtert werden. Im Falle einer Konversion kann davon aber nicht von Integration gesprochen werden, jedenfalls keine im gewollten Sinne. Schäuble möchte über die DGK das vorhandene Wir-Ihr-Gegensatzpaar zwischen einheimischen und geflüchteten Muslimen zu einem Wir geändert wissen. Die DGK habe dies ermöglicht. Die Konstruktion eines fiktiven Wir aus dem Wir-Ihr-Gegensatz kann jedoch diesen Erfolg gar nicht verbuchen, es sei denn, es handelte sich um einen exklusiven Kreis, der die meisten hier lebenden Muslime ausschließt. La, la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. بسأل سؤالي يا ليالي جاوبي ليه زادوا أشواقي واحترت في بعاد نسيني طب اللي استفادوا أنا لو قصادوا هعتب عليه Willkommenskultur evoziert einen vermeintlichen Altruismus, vielleicht verbunden schon mit der Einlösung der angeblichen Bringschuld, wie Frau Kartau sie erst einfordert. Mag die Einzelhilfe noch so ehrlich und ernst gemeint sein, sie blendet isoliert gesehen den Hintergrund aus, dem man vielleicht mit einer Fragestellung auf die Spur kommt, die den Zusammenhang zwischen dem Flüchtlingsdeal und der Visafreiheit für die Türkei betrifft. Ein Gedankenspiel dreht sich um die Kurdenfrage, die Erdogan beschäftigt. Es geht dabei auch um die Ostflanke der Türkei, die von den Kurden befreit werden soll. 1915-16 waren die Armenier davon betroffen. Die Kurden waren willfährige Handlanger, die mitmordeten, selbst aber auch in ihrer Geschichte durch die türkischen Machthaber verfolgt wurden und werden. Sie stehen Erdogan im Weg und er braucht eine diesbezügliche Lösung. Eine Spekulation wäre dann, dass die Visafreiheit vor allem dazu dient, die Kurden nach Europa zu schaffen. Polemisch erweitert fände sich in der Verteidigungsministerin eine willfährige Abnehmerin für die Kurden, da sie jüngst äußerte, Muslime seien für die Bundeswehr unverzichtbar. Was noch schwerer zu wiegen scheint als dies, ist, dass Flüchtlingsdeal und Visafreiheit Anliegen in einen größeren Kontext einzubetten wären, in dem sowohl SPD als auch CDU, CSU verwickelt sind. Dabei können wir auf zwei Papiere aus den Jahren 1998 bzw. 2012 zurückgreifen. 1998 gab die SPD ein Positionspapier unter dem Titel Zukunftsregion Kaspisches Meer, deutsche Interessen und europäische Politik in den transkaukasischen und zentralasiatischen Staaten heraus. Im Jahr 2012 kam dann ein Positionspapier der Arbeitsgruppe Außenpolitik der CDU-CSU-Bundestagsfraktion mit der Überschrift 20 Jahre Konflikt um Bergkarabach, ein neuer Anstoß für eine friedliche Konfliktlösung. Das SPD-Papier wurde vor der Übernahme der Regierung durch Schröder und vor dem Kosovo-Krieg veröffentlicht. Die damalige Motivation der SPD-Strategen näherte sich von der geänderten Weltlage. Das Kaspische Meer schien nach dem Zerfall der Sowjetunion für eigene dortige Bestrebungen als geeignet. Man sah die stetige Minderung eigener Rohstoffquellen ab und kalkulierte dagegen Chancen auf den dortigen Märkten. Konflikte in der Region wurden im Hinblick auf ihre Verwertbarkeit im Sinne der Zielvorgabe berechnet. Die Visionäre der Partei dachten der zentralasiatisch-kaspischen Region den Modellcharakter für einen präventiven internationalen Interessenausgleich zu. Dies geschehe unter Mitwirkung einer verantwortungsvollen, die Gesamtinteressen der Region berücksichtigenden Politik der internationalen Gemeinschaft und würde bei konspirativer Nutzung der vorhandenen Reichtümer die bestehenden Konflikte und Probleme entschärfen. Der vormalige Verteidigungsminister Rühe von der CDU ging in eine ähnliche Richtung, als er sagte, gäbe es eine Nord-Süd-Linie zwischen Russland, Armenien und Iran, drehte der Interventionsfall ein. Was den Gedanken nährt, dass in der CDU schon seit Jahrzehnten Kriegsrhetorik in östliche Richtung gepflegt wird. Im Hinblick auf das heutige Verhalten der Bundesregierung gegenüber Erdogans Politik wirkt folgender Satz des SPD-Papiers geradezu instruierend. Politische Stabilität schafft den Rahmen, in dem sich die europäischen wirtschaftlichen Interessen entfalten können. Sie richten sich auf die Sicherung der europäischen Energieversorgung über die direkte Beteiligung an den großen kaspischen Öl- und Gaskonsortien. Einen weiteren Hinweis bekommen wir über besagtes Papier aus dem Jahre 2012. Grob gesagt geht es darin um die außenpolitische Haltung der CDU-CSU bzw. deren Positionierung gegenüber dem seit über zwei Jahrzehnten währenden Bergkarabach-Konflikt. Bergkarabach, schon zu Sowjetzeiten mehrheitlich von christlichen Armeniern bewohnte Enklave innerhalb des muslimischen Aserbaidschans, erklärte sich nach dem Zerfall von Aserbaidschan unabhängig und erreichte nach zweijährigen für beide Seiten verlustreichen Kämpfen 1994 einen Waffenstillstand, der allerdings fragil ist und von aserbaidschanischer Seite im April dieses Jahres auf massive Weise immer wieder gebrochen wird. Gleichermaßen für den Despoten Aliyev in Baku wie die CDU-CSU-Fraktion wirkt der Konflikt in und um Bergkarabach störend für die Gasversorgung Deutschlands. Schuld daran trage aber nicht Aserbaidschan oder das Verhältnis zwischen Armenien und Aserbaidschan, sondern mehr oder weniger Armenien allein. Die strategische Partnerschaft zwischen Armenien und Russland dient nicht nur der Sicherheit der Republik Armenien als juristischer Körperschaft, sondern dem armenischen Volk und seiner Kultur. Seit 1989 bzw. 1993 ist Armenien von allen wichtigen Transport- und Versorgungswegen abgeschnitten, da sowohl die Türkei als auch Aserbaidschan eine Totalblockade gegen Armenien ausübt. Der völkerrechtswidrige Charakter dieses Boykotts wurde von Seiten der Bundesregierung nie thematisiert. In diesem größeren Kontext kann die Auseinandersetzung um die Haltung der Bundesregierung zum Völkermord an den Armeniern gestellt werden. Die Vorgänge im Zusammenhang mit der Verabschiedung der sogenannten Armenier-Resolution zeigen, wie diese zugunsten eines politischen Kalküls charakterlich umgelenkt wird und letztlich ihren Leugnungen gleichkommt. Das wiederum hängt mit der Beziehung zur Türkei als juristische Nachfolgerin des Osmanischen Reiches zusammen. Schon die Zuschreibung Armenier-Resolution kommt einer Verschleierung des Sachverhaltes gleich und entspricht den vermeintlichen Vorgaben der Reinhaltung der Sprache im Sinne einer Political Correctness. Genauer müsste es Genozid-Resolution heißen, um das zu bezeichnen, was sich 1915 zutrug. Die Differenz ist nicht unbedeutend, reduziert den Berin unterstreichen mag, nachdem der Islam zu Deutschland gehört. Zumindest denkt man sich das eines Volkes, wobei die Variante Armenien-Resolution den Sachverhalt territorialstaatlich abgrenzt. Das aber ist falsch. Die Nachfahren der Genozidopfer leben in aller Welt. Dass es sich um die wenigstens symbolische Erfüllung der Genozidkonvention 1948 handelt, verschwindet hinter besagter Reduktion. Mehmet Celebi, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Zentralrats der Muslime, schreibt als Überschrift seines Beitrags: Ich war heute Zeuge, wie der Bundestag meinen Vorfahren zum Mördern verurteilt hat, und gibt uns damit gewissermaßen eine Idee von der türkischen Wahrnehmung der Bundestagsresolution, die als einem Rechtsurteil gleichkommend aufgefasst wird. Jedoch hat der Bundestag kein Mandat, um Recht zu sprechen. Mit der Resolution und als Volksvertretungsorgan gibt der Bundestag... Wir können von einer inneren prozessualen Verschränkung zwischen Eigen und Fremd ausgehen. Eben sei die Differenzierung der Resolution durch die Bundesregierung einerseits und Erdogan auf der anderen Seite. In der Türkei scheinen mittlerweile Judikative, Exekutive und Legislative in einer Hand, nämlich der Erdogans Verein, zu sein. Peinlich nur, wenn Celebi als in Deutschland geborener Türkeistämmiger den Unterschied, sollte er ihn überhaupt kennen, nicht angibt, sondern von einer Verurteilung spricht. Damit gibt er wenigstens indirekt auch zu verstehen, was er von hiesiger Gewaltenteilung hält. Ist die Resolution rechtlich nicht bindend, so ist sie doch von hohem symbolischen Wert, der aber auch in Praxis umgesetzt werden kann und muss. Die verengte türkische Sichtweise machte sich die Kanzlerin zunutze, indem sie bekanntermaßen den symbolischen Wert hinter ihr politisches Kalkül stellte und die Resolution gegen den Soldatenbesuch in Incirlik eintauschte. Nun wurde aber bekannt, dass Teile des Geländes des NATO-Stützpunktes Incirlik in der Türkei bis zum Völkermord 1915 armenischen Familien gehörte. Incirlik zählt also sinnbildlich für die Vernichtung der Armenier im Osmanischen Reich. Der fragwürdige Deal also, die Resolution fallen zu lassen, um den Politikern den Soldatenbesuch zu ermöglichen, muss in seiner politischen Dimension gefasst werden, besonders im aktuellen Kontext der Expansionswünsche von Erdogan. Es ist von daher dreist, den Gehalt der Resolution stehen zu lassen, um doch eine Politik zu verfolgen, die zu dem führt, was sich damals ereignete, siehe die Verfolgung der Kurden durch Erdogan. Nebenbei bemerkt, hat der ungeheuerliche Vorgang auch gedächtnispolitische Relevanz. Die Resolution verkommt zu bloßer Rhetorik und scheint nicht unmittelbar politische Handlungen zu motivieren. Die Resolution symbolisiert ritualisiertes Erinnern ohne praktische Konsequenz. Im Gegenteil, zum Kontext folgenloser Gedächtnispolitik zählen auch die zahllosen Versuche von Vertretern türkischer Gemeinden, Vorhaben oder Durchführung von Veranstaltungen zum Gedenken des Genozids an den Armeniern zu verhindern. Jüngstes Beispiel ist die Ende letzten Monats erfolgte Absage eines Konzerts Dresdner Sinfoniker im Generalkonsulat in Istanbul durch das Auswärtige Amt, dessen Vorsteher Frank-Walter Steinmeier der wohl kommende Bundespräsident ist. Das Konzert wollte nicht nur an den Genozid erinnern, sondern bei der Vermittlung zwischen Türken und Armeniern Präsenz zeigen, indem beispielsweise das gleiche Konzert in Jerewan aufgeführt wird und Werke von Armeniern und Türken gespielt werden. Am 24. Oktober gab das Bundesministerium des Innern unter Minister de Maizière eine Pressemitteilung unter dem Titel »Gesellschaftlicher Zusammenhalt funktioniert nur gemeinsam« heraus. Das Papier versuchte, das Verhältnis zu den in Deutschland lebenden Muslimen in einen interkulturellen Kontext zu fassen und unter den aktuellen Entwicklungen für die Zukunft auszuloten. Zu Anfang wird eine von, wie es heißt, Vorurteilen, Angst und großen Sorgen geprägte Debattenkultur in Deutschland festgestellt, die von Übergriffen auf Moscheen, auf muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger und auch auf Flüchtlinge begleitet werde. Was nach Meinung des Ministeriums die Wahrnehmung der Muslime in Deutschland charakterisiere. Das sei anders gewesen, dass sich die muslimischen Verbände, Vertreter von Migrantenorganisationen und der Minister selber getroffen hätten. Gemeinsames Anliegen sei gewesen, gegen Islamfeindlichkeit, auch Rassismus und Antisemitismus vorzugehen. Recht allgemein gehalten wird hiernach auf die Notwendigkeit abgehoben, sowohl eine Spaltung der pluralistisch orientierten Gesellschaft zu verhindern, als auch die Wichtigkeit unterstrichen, dass die Verbände in der Verantwortung stünden, wenn es um die Integration der nach Deutschland geflüchteten Muslime aus Syrien, Irak und Afghanistan gehe. Um die Wahrnehmung des muslimischen Lebens in der Öffentlichkeit zu steuern, so scheint es, wird Anfang 2017 beabsichtigt, sogenannte Workshops mit, Zitat, Chefredakteuren und Herausgebern überregionaler und regionaler Medien über die mediale Wahrnehmung muslimischer Mitbürger, Zitat Ende, zu organisieren, zu denen der Bundesinnenminister einladen würde. Eng verbunden damit sei der bisherige Austausch über die Deutungshoheit muslimischer Werte und Perspektiven. Die Teilnehmer, so der Text, sind sich einig darin, dass die muslimischen Verbände die Deutungshoheit über Islam und muslimisches Leben nicht Extremisten überlassen dürfen. Den muslimischen Verbänden obliege die Aufhebung. 1998 gab die SPD ein Positionspapier unter dem Titel Zukunft der Verbände für die Deutungshoheit über den Islam. Das Muslimische Forum Deutschland kritisierte die Basis dieser Treffen und deren Inhalt bzw. Absichten. Zuerst einmal sei das unter Ausschluss der Öffentlichkeit geschehen. Zudem seien die Mehrheit der Muslime, die nicht in Verbänden organisiert sind, sowie andere für die deutsche Gesellschaft wichtige Akteure ausgeschlossen gewesen. Dadurch aber, so können wir schließen, wäre ein wichtiger Aspekt und Anspruch des BMI selbst in Frage gestellt. Das Vorhaben selbst trüge nicht zur Korrektur einer konstatierten Spaltung der Gesellschaft bei, sondern wäre ihr Teil. Das betreffe insbesondere auch den Integrationsfaktor, der dem Handeln der muslimischen Verbände beigemessen wird. Zur Pressemitteilung des BMI vom 24.10.2016 gibt es eine interessante Vorgeschichte. Besagten Teilnehmern des Treffens lag eine vom Ministerium vorbereitete Pressemitteilung vor. Das Papier de Messiers enthielt deutliche Kritik an den muslimischen Verbänden mit der Forderung an diese, sich deutlicher zu positionieren, wie muslimisches Leben in Deutschland definiert werden soll. Zitat: Ich habe heute ganz deutlich gemacht, dass die Muslime sich viel aktiver an dieser Diskussion beteiligen müssen. Zitat Ende. Auch der türkische Verband DİTİB, der dem Religionsministerium in Ankara untersteht, wurde angegriffen. Zitat: Ich fordere mehr innerislamische Debatte und eine von Ausland unbeeinflusste Mitgliedsstruktur. Zitat Ende. Das Papier in dieser Form erblickte jedoch nie das Licht der Öffentlichkeit. Die kritischen Passagen hinsichtlich Verhalten und Gebaren der Verbände wurde gestrichen. Zwar sei es normal, allen Gesprächsmitgliedern zu solch einem Papier die Möglichkeit zu geben, ihre Meinung zu sagen, nur sei ihnen seitens des Ministeriums zu sehr entgegengekommen worden. CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach, Zitat: Diese kritischen Passagen waren offensichtlich von den islamischen Verbänden nicht gewollt, wurden wohl deshalb gestrichen. Dass am Ende diese Verbände darüber entscheiden, was veröffentlicht wird, das sollte sich nicht wiederholen. Das geht ja gar nicht. Zitat Ende. Stattdessen balsamreiche Worte veröffentlichen die Betreiber von Coney Island ein interessantes Papier, das auf die entstandene Orientierung zu geben und begrüßen, dass sie sich für die Deutungshoheit über den Islam einsetzen. Zitat Ende. Neben der unmittelbaren Festlegung einer Deutungshoheit von oben ist auch kritikwürdig, eine, wenn auch vorhandene Islamfeindlichkeit einfach vorauszusetzen, ohne deren Ursprung im Papier näher zu erläutern, was zum Beispiel das Handeln der Kanzlerin hinsichtlich der flüchtenden Menschen beträfe, die aber für den Finanzminister natürlich ist. Die reine Feststellung islamfeindlicher Aktivitäten verdeckt in diesem Kontext die Möglichkeit des Begehens bei beider Seiten der kulturellen Grenze, zwischen der säkularisierten Kultur in Deutschland und der islamischen. Es ist deswegen nicht damit getan, wenn die Kanzlerin Merkel oder der seinerzeitige Innenminister Schäuble den Islam als Teil deutscher armenischen Familien gehörte. Incelik zählt also sinnbildlich für die Vernichtung. Die zuvor schon erwähnte Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Aydan Özkuz, hat im November ein sogenanntes Impulspapier der Migrantinnenorganisation zur Teilhabe in der Einwanderungsgesellschaft herausgebracht, was komplementär zur DIK-Festrede von Schäuble und dem BMI-Papier de Messiers verstanden werden kann. Der Anspruch formuliert sich durch die Fragestellung, Zitat, in Irak und Afghanistan gehe. Um die Wahrnehmung des muslimischen Lebens in der kann, Zitat Ende. Ein Schlüssel für diese Teilhabe sei eine nachhaltige interkulturelle Öffnung der Gesellschaft. Verbunden damit ist das Ziel, dass Individuen, Bevölkerungsgruppen und Organisationen an Entscheidungen und Willensbildungsprozessen beteiligt sind, eben als Teilhabe am Haben und Sagen. Das soll die Zugangsbarrieren für Menschen mit Einwanderungsgeschichte abbauen helfen. Unter interkultureller Eröffnung wird in dem Papier die Ächtung und Sanktionierung von Rassismus und Diskriminierung verstanden. Öschkus übernimmt die Kennzeichnung der Einwanderungsgesellschaft Deutschlands als Wir der Verschiedenen durch den Bundespräsidenten, wobei denjenigen, die schon immer da waren, diejenigen gegenübergestellt werden, die neu hinzugekommen sind, beziehungsweise und vor allem die Migrantinnenorganisation. Angestrebt ist, dass sich die Führungsebenen über Quoten der Gruppen bzw. deren Mitglieder geöffnet werden, wobei hier der Grundsatz der besten Auslese gelten soll. Die generelle Tendenz des Planes ist, auf allen Ebenen soll es zum Teil einklagbar zur interkulturellen Öffnung kommen. Zitat: Interkulturelle Öffnung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die in alle gesellschaftlichen Sphären und Politikbereiche übersetzt werden muss. In der Einwanderungsgesellschaft sind Vielfalt und Teilhabe ein demokratischer Grundkonsens, der auf Empathie und gegenseitigen Respekt basiert. Zitat Ende. An anderer Stelle: Migrantinnenorganisationen werden in Prozesse der interkulturellen Öffnung eingebunden und dazu in ihrer Professionalisierung unterstützt. Es gibt ausreichend Strukturfördermittel und Anlaufstellen für Prozesse der interkulturellen Öffnung. Zitat Ende. Migrantenorganisationen werden als je fest umrissene Gruppierung aufgefasst und den bestehenden Organisationen und Institutionen gegenübergestellt. Dabei verliert aber das den solcher Art konstruierten Gruppen der Migranten einverleibte Individuum seinen auch gegenüber der eigenen Gruppe eigenständigen Charakter als Entität in eigenen vielfältigen Verhältnissen. In diesem Kontext ist nebenbei bemerkt auch die zuvor erwähnte Aussage Öschkus zugunsten der Zwangsehe von Kindern zu stellen. Denn das in die Zwangsehe eingeführte Kind gilt nach Öschkus in erster Linie als Teil der islamischen Gruppe, dem sich der aufnehmende Staat interkulturell zu öffnen hat. Das Konzept der Interkulturalität, so wie es Frau Öschkus hier vorstellt, ist verengend, gar reduktionistisch. Die Migrantengruppen als solche werden in ihnen zugeeignete Schubladen gesteckt. Dadurch verbleiben ihre Mitglieder fest zugeschriebenen Eigenschaften dieser Schublade verhaftet. Sie gehen als solche in die Berechnungen des interkulturellen Managements ein. Stattdessen jedoch wäre den permanenten Veränderungen in den interkulturellen Beziehungen Rechnung zu tragen. Interkulturalität muss auch in seinen Wechselwirkungen zwischen den Kulturen verstanden werden. Kultur wiederum bedeutet nicht nur ethnische, religiöse Herkunftskultur, sondern umfasst zudem alle anderen Aspekte wie soziale und wirtschaftliche Bedingungen, Alter, Geschlecht, Ausbildung, wirtschaftliche, politische und rechtliche Strukturen und Prozesse, die in ihren Wirkungsverhältnissen berücksichtigt werden müssen. Das alles geht verloren, wenn man wie Frau Öschkus vorgeht. Das führt uns zum Problem der Integration. Integration, was Zusammenhalt und Hereinnahme impliziert, bezeichnet all jene Prozesse, durch die Einwanderinnen zu anerkannten Mitgliedern der aufnehmenden Gesellschaft werden. Integration ist ein gegenseitiger Prozess, der sowohl von Migrantinnen als auch von der aufnehmenden Gesellschaft Bemühungen und Entgegenkommen verlangt. Wichtig ist hierbei der Aspekt der wechselseitigen Hereinnahme kultureller Elemente der Gegenseite, wobei der Charakter des aufnehmenden Landes Berücksichtigung finden muss. Das ist im Papier der Sozialdemokratin nicht zu erkennen. Diesbezüglich ist besonders eine Stelle im Papier entlarvend. Gefordert wird eine Öffnung der Wohlfahrtspflege für muslimische Organisationen durch die Deutsche Islamkonferenz. Hier muss die Filterwirkung, die die Institutionalisierung einer DIK hinsichtlich der Repräsentation der in Deutschland lebenden Muslime alleine schon hat, berücksichtigt werden. Denn hier kommen die Strukturen der bestehenden muslimischen Organisation als innerer zweiter Filter hinzu. Um es nochmal zu betonen, das Primat des Impulspapiers hebt auf Muslimen als Gruppe ab, der die Individuen quasi fest einverleibt erscheint. Wie oben im Fall der DIK selber werden hier allgemein individuelle Entwicklungen des Migranten bzw. der Migrantinnen, wie muslimisches Leben in Deutschland definiert werden soll. Zitat: Ich habe Özgür's Verständnis von Integration ist dasjenige des türkischen Staatspräsidenten, der die Türken als solche in und mit ihrer Kultur in Deutschland implementiert sehen möchte. So liegt im Papier das Hauptgewicht auf der Öffnung der einheimischen Institutionen gegenüber den in Schubladen feststeckenden Migrantengruppen, die Teilhabe am Nehmen und Sagen versprochen bekommen haben. Um die Definition von Assimilation zu übertragen, mutet es so an, dass die deutsche Seite sich den Positionen der Migrantenorganisation anzupassen hätte. Der Anspruch, einen ethnischen Pluralismus zu verfolgen, wirkt angesichts dessen recht fadenscheinig. Bedenklich dabei ist, dass dieses Vorhaben, also die Migrantenteilhabe als Staatsziel in das Grundgesetz aufzunehmen ist. Eine weitere Konsequenz dessen ist, dass die solche Art dauerhaft steuerfinanzierte Gabe Parallel- und Gegengesellschaften unterstützt und neue hervorruft. Fassen wir an dieser Stelle zusammen. Die interkulturelle Öffnung sowie die Integrationsbeauftragte, die sich wünscht, ist gruppenorientiert, die Individuen sind kollektiviert, im Falle der von Özgür legitimierten Kinderehe sogar zwangskollektiviert. Es handelt sich zudem um vom Regierungsapparat willkürlich präferierte Gruppierungen, siehe DIK, was wiederum andere ausschließt. Gegen diesen Gruppenzwang muss gesagt werden, dass jedes Individuum in einem zeit- und räumlichen Verhältnis zu verschiedenen Gruppen steht. Es ist nie dauerhaft Mitglied einer einzelnen und einzigen Gruppe allein. Von daher ist es schon reduktionistisch, trägt rassistische Züge, wenn ein Muslim als nur Muslim in einer Gruppe zwangskollektiviert wird. Erst durch solch ein Denken kommen solch unsinnige Diskussionen über Fragen auf, wie ob ein Muslim an der Uni zwischen Bücherregalen gen Mekka beten darf. Das liest sich dann auch entsprechend im Text. Organisationen treten als Subjekte gegenüber den staatlichen Organisationen auf, die tendenziell immer in einem Modus des Gebens sich befinden. Die Gruppe als solche haben daran teil und, hiervon abzuleiten, ihre in sie aufgelösten Mitglieder, der Gruppenhierarchie entsprechend, wobei deren Lebensbedingungen von denjenigen der integrierenden Gesellschaft differieren könnte. Die Inhalte des Özgür-Papiers können ohne Abstriche in eine Reihe mit der Festrede Schäubles und dem BMI-Papier gestellt werden. Sie sind einander komplementär. Insgesamt ergibt sich der Eindruck der Verschiebung einer horizontalen, noch gar nicht geleisteten Verständigung zwischen deutschen Muslimen sowie Geflüchteten hin zu einer vertikal orientierten Linie, ausgehend von der Zusammenarbeit zwischen dem BMI und den muslimischen Verbänden, denen dann die Deutungshoheit über den Islam in Deutschland zukommt. Was uns als Alternative zu als extremistisch bezeichneten Episoden sollen das verdeutlichen, wodurch weder die Gesamtheit aller Geflüchteten stigmatisiert von Muslimen über ihre Vertretung, die die tatsächlich heterogenen Verhältnisse samt den damit verbundenen Problemen nicht reflektiert. Die anvisierten Workshops haben den nicht unerheblichen Beigeschmack, die Medien und ihre Vertreter zum verlängerten Arm von BMI und Muslimenverbänden zu machen. Es ist dann kein Dialog zwischen Akteuren und Institutionen, sondern ein vertikal abwärts organisierter Nachrichten- und Informationsfluss, der mit dem, was unter gesellschaftlicher Integration zu verstehen wäre, wenig zu tun hat. So kritisiert der DJV folgerichtig das Unternehmen von dem Messier und den Verbänden als staatlich organisierten Nachhilfeunterricht, der nicht benötigt würde. Mich erinnert es an das unzählige Schriftleitertum Deutschlands in den 30er Jahren. Die Auseinandersetzung mit den Vertretungen der Muslime innerhalb Deutschlands mag an die Herangehensweise an andere Länder durch die deutsche Außenpolitik erinnern. Demokratische Verhältnisse sind eher sekundär. Es zählt die durch die jeweilige Regierung praktizierte oder gehaltene Stabilität des Landes, das ins Zentrum der deutschen Politik getreten ist. Notfalls, was wir im Falle der Türkei gesehen haben, wird zu dieser Stabilität aktiv beigetragen, obwohl diese nicht auf demokratischem Fundament steht. Es ist nochmals zu betonen, bei der Kommunikation zwischen den Regierungsverantwortlichen in Berlin und den Muslimen in Deutschland fällt auf, dass erstere sich auf die Repräsentanten der Muslimen konzentrieren, jedoch in Absehung von deren eigener Zusammensetzung. Es werden a. die Liberalen und andere Kräfte ignoriert, b. dadurch konservative bis reaktionäre Kräfte gestützt, die zudem überhaupt nicht den heterogenen Charakter der muslimischen Welt in Deutschland repräsentieren, sondern nur eine Clique von türkeihörigen Kräften, die der Außenpolitik Deutschlands zu Pass kommen. Es sei abschließend nochmals der wichtige Aspekt des Säkularisierungsprozesses hervorgehoben, dem historisch die großen Religionen in Deutschland unterworfen waren, dem sie sich auch unterwarfen. Das heißt nichts anderes, als dass auf massive Weise immer wieder gebrochen wird. Gleichermaßen für den Despoten griffen und begriffen wurden. Während die Muslime in ihrer derzeit bestehenden Hierarchien als feste, gewissermaßen geschlossene Einheiten in Schubladen vorgestellt, dann werden sie auch kontinuierlich als solche reproduziert. Und zwar ohne Chance auf eine eigene Entwicklung innerhalb der sie aufnehmenden Gesellschaft. Man kann dem Papier von Frau Öschkus solche Absicht durchaus unterstellen und die These wagen, dass das Impulspapier auch versucht, das umzusetzen, was der türkische Präsident sich unter Integration vorstellt, nämlich die Implementierung der türkischen Kultur innerhalb der Deutschen und das mit deutscher Finanzierung.